1986. Herr Waldheim, erfüllen Sie Ihre Pflicht, treten Sie ab. Der ehemalige UNO-Generalsekretär ist von 1986 bis 1992 Bundespräsident. Er hat über seine Funktion in der deutschen Wehrmacht zur Nazizeit geschwiegen und behauptet, nichts von Judendeportationen und anderen Kriegsverbrechen gewusst zu haben. Er habe nur seine Pflicht als Soldat getan.